November. Rückzug zu den Wurzeln, zum Ursprung, Reise in die Anderswelt, nach drüben und innen, ungewöhnliches Wahrnehmen und intuitive Fähigkeiten entfalten. Du machst nun eine Reise in eine andere Welt und nimmst Kontakt auf zum uralten Göttlichen, zu einer uralten Gottheit oder auch einer uralten Ahnin, einem Ahnen, einem uralten Wesen. Um mehr aus dieser Meditation zu holen, kannst du sie einige Male wiederholen. So wird der Zugang zur Anderswelt, zur inneren Welt, zur Intuition erleichtert. Du kannst mit dieser Meditation beispielsweise auch anderen Monats-Yoga-Sequenzen abschließen. Sie also an jede beliebige Sequenz anhängen. Such dir einen ruhigen Ort, wo du die nächsten 25 Minuten nicht gestört wirst. Schaff dir eine angenehme Atmosphäre. Vielleicht möchtest du auch eine Kerze entzünden. Und nach der Meditation Notizen machen. Dafür kannst du Stift und Papier bereitlegen. Begib dich nun in eine bequeme Position. Du kannst dich entspannt auf den Rücken legen oder dich in einen bequemen Sitz begeben. Vielleicht brauchst du eine Matte, ein Kissen, Socken oder eine Decke zum Zudecken. Entspanne deine Arme und schließe deine Augen. Komme zur Ruhe und atme tief in deinen Bauch. Atme ein, deine Bauchdecke hebt sich. Atme aus, entspanne, lass los. Entspanne nach und nach deine Füße und deine Beine, dein Becken, die Brust. Atme ein, atme aus, entspanne die Schultern. Atme ein, atme aus, entspanne deine Arme. Lass den Kopf los. Jedes Körperteil wird schwer und sinkt entspannt in den Boden. Atme ein, du wirst weit. Du öffnest dich. Atme aus, alle Muskeln entspannen sich. Du kommst völlig zur Ruhe. Steigen Gedanken in dir auf. Konzentriere dich auf deine Atmung. Atme ein und atme aus. Füße sind entspannt. Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Po, Rücken, Bauch, der Brustkorb entspannt sich und lässt los, die Schultern, die Oberarme, die Unterarme entspannen und lassen los, deine Hände lassen los, sind schwer und entspannen sich und deine Finger. Der Nacken lässt los und entspannt sich. Der Kopf lässt los und entspannt sich. Die Augen sinken tief und entspannen. Die Nase, der Mund, die Lippen, die Kopfhaut lässt los und entspannt sich. Atme ein. Und atme aus. Lass jetzt deinen Atem entspannt fließen. Deine Aufmerksamkeit richtet sich nach innen. Du begibst dich jetzt auf eine innere Reise. Stell dir vor, du stehst vor einem steinernen Brunnen. Also einem Brunnen, wie man ihn von früheren Zeiten her kennt. Wirf einen Blick hinunter in den Brunnenschacht. Du siehst den Boden nicht, der sich in tiefer Schwärze verliert. Setz dich nun im Geiste auf die Mauer des Brunnens und lass deine Beine nach innen baumeln. Fühlst du den kalten Stein unter deinem Po? Bist du bereit, dich langsam in den Brunnen hinabgleiten zu lassen, alles loszulassen und hineinzuspringen langsam? Gib dir einen kleinen Ruck und rutsch über den Brunnenrand in das Loch. Langsam sinkst du in die Tiefe, bemerkst du erstaunt. Ganz langsam sinkst du, während die feuchten, gemauerten Wände des Schachtes dich in die Dunkelheit begleiten. Du sinkst immer tiefer, immer weiter den Brunnenschacht hinunter. Mit jedem Meter lässt du alles um dich herum mehr los. Du fällst langsam und sinkst mehr, als du fällst. Und irgendwann liegst du unvermittelt in einer Wiese, im Sonnenschein. Steh auf und geh herum. Sieh dich um auf dieser Wiese. Rieche die Düfte der Blumen. Höre das Summen der Insekten. Und sieh den blauen Himmel über dir. Nimm gut wahr, denn je intensiver du alles wahrnimmst, desto mehr kommst du auf der Wiese mit den Blumen, den Insekten, den Grashalmen und dem Sonnenschein an. Spüre den Boden unter deinen Füßen, die weiche Wiese, die Sonne auf deiner Haut. Du siehst an einem nahen Hügel ein Haus stehen. Geh näher hin zu diesem Haus und betrachte es genauer. Wie sieht dieses Haus auf dem Hügel aus? Ist es ein großes Schloss? Oder ist es vielleicht eine kleine Hütte? Schau es dir genau an, dieses Haus. Es ist dein Haus. Tritt noch näher und erkenne immer mehr Einzelheiten des Hauses. Wenn du vor der Tür stehst, der Haustür, halte kurz inne. Du hörst eine Stimme, die dich hereinbittet. Ist die Stimme ein Flüstern oder ein Rufen deines Namens? Öffne die Tür und tritt ein. Was siehst du in diesem Haus? Was kannst du wahrnehmen? Welche Räume? Welche Gegenstände? Sieh dir das Haus genau an. Was nimmst du in diesem Haus deiner Seele wahr? Auf der anderen Seite des Raumes befindet sich eine geöffnete Kellertür. Wie sieht diese offene Kellertür aus? Tritt näher zur Tür heran. Wieder hörst du ein Rufen. Die Unterwelt ruft nach dir. Folge der Stimme aus der Tiefe. Folge der Stimme aus dem Keller. Hinter der Tür führen Stufen hinunter. Schritt für Schritt gehst du der Dunkelheit, der Tiefe entgegen. Am Ende der Stufen gelangst du in eine Höhle. Atme tief. Hier triffst du jetzt auf eine Gottheit in dieser Höhle. Eine alte Vorfahrin oder eine sehr alte Urahnin oder ein Urahne, ein Vorfahre. Ist das Wesen an diesem Ort seit Anbeginn der Zeit? Dieses Wesen ist an diesem Ort seit Beginn der Zeit. Kannst du das Wesen sehen? Wie sieht es aus? Ist es eine verhüllte Gestalt? Spürst du die Anwesenheit? Siehst du die Anwesenheit? Hörst du die Stimme? Lass dich ganz fallen, sei ganz anwesend. An diesem Ort findest du alle Antworten auf deine Fragen. An diesem Ort findest du alle Antworten auf deine Fragen. Hör hin, sieh hin, fühle hin. Welche Antworten bekommst du? Für jeden Menschen hat diese Gottheit, diese alte Vorfahrin oder Vorfahre, sehr alte Urahnin oder Urahne, dieses Urwesen, eine andere Gestalt. Bleib jetzt an diesem Ort so lange, bis du alles erlebt hast, bis du alles erfahren hast, was dir wichtig ist. Du kannst alle Fragen, die du hast, kommen lassen. Lass deine Fragen kommen. Du kannst fühlen, hören, schauen, lauschen. Lass deine Fragen kommen. Je nachdem, welcher Typ du bist, bekommst du unterschiedliche Arten von Antworten. Welche Fragen hast du? Lass die Antworten entstehen. Bleib an diesem Ort, bis du alles erlebt und erfahren hast, was für dich wichtig ist. Dann verabschiede dich von deinem Urahnen, deiner Urahnin, von der Gottheit, von dem Urwesen. Nimm mit, was dir diese Gottheit mitgibt. Am anderen Ende der Höhle befindet sich ein hohes Tor. Stell dich vor dieses hohe Tor. Die hohen Türen schwingen auf und du bist zurück in deinem Körper. Bewege deine Arme und deine Beine. Strecke dich, wenn du magst. Beweg dich, so wie du magst. Öffne deine Augen langsam, so wie es dir passt in deinem Tempo. Klopfe dann mit deiner Hand alle Körperteile ab. Locker mit den Fingerspitzen das Gesicht abklopfen, den Kopf. Und dann mit der Hand klopf deine Arme ab, rechts und links. Rumpf, Bauch und Rücken und deine Beine vorne, hinten, an der Seite, die Füße, die Hände, klopf sie ab. Du bist wieder ganz zurück in deinem Körper. Rufe jetzt deine Erfahrungen mit der Urahnin, dem uralten Wesen, vor dir noch einmal vor Augen. Und schreibe deine Erfahrungen auf. Denn wie bei Träumen kann die Erinnerung an deine Meditation bald verblassen. Du warst an einem uralten Ort und bist dort deinen eigenen Weg gegangen. Das Haus steht für deine Seele. Das Haus steht also für dich. Nimm dir noch 5 bis 10 Minuten Zeit für Notizen, falls du etwas aufschreiben möchtest.